und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Heute wieder frisch aus den Faxgeräten der öffentlichen Verwaltung, die Monatsschau. Ja, hallo und herzlich willkommen. Auch 2023 geht's wieder weiter. Es ist Monatsende und wir blicken auf den Monat zurück. Wir sind heute wieder zu viert im Studio. Hallo Ingo. Hallo. Hallo Peter, ich grüße dich. Hallo Thorsten. Und dann ist auch Christian mal wieder dabei. Hallo Christian. Hallo zurück. Und ich bin auch wieder mit am Mikrofon. Ich bin Thorsten Frenzel. Und wie schon gesagt, der Monat ist zu Ende und das Jahr hat begonnen und wir sitzen hier wieder zusammen bei der Monatsschau und wir beginnen jetzt einfach mal mit der News-Rückschau und es fängt an, der Christian. Ja, danke schön. Ich habe zu berichten von der Veranstaltung der Stadt Dortmund, die sich um das Thema offene Software, ist bei Dortmund jetzt kein großes Wunder, drehte. Da hat die Dofos-Initiative zusammen mit den offenen Kommunen NRW und der FSFE gemeinsam informiert und letztlich ging es darum, dass sich im kommunalen Umfeld zwischen Berlin, München und Dortmund so eine Art Kooperation gebildet hat. Die nennen sich selbst Open Source Big Three, die sich letztlich mit dem Thema Open Source, wie der Name schon sagt, beschäftigt. Und die Stadt Dortmund geht da quasi mit voran, hat eine Koordinierungsstelle eingerichtet. Der Rat hat das beschlossen. Also ist eine in einer langen Reihe der Open Source freundlichen Ratsbeschlüsse quasi der letzte Ratsbeschluss, diese Einrichtung der Koordinierungsstelle. Und die KGST unterstützt bei dem Ganzen und Open Source, wisst ihr, ist ein Thema, Lieblingsthema von mir und ich befürworte das natürlich sehr, dass sie sich zu diesem Thema zusammentun und vor allem nicht nur durch Papier und theoretische Überlegungen auffallen, sondern eben auch mit praktischen Aspekten glänzen und berichten und den Erfahrungsaustausch forcieren. Schön war, dass am Rande auch ein bisschen über diese Softwareplattform Open Code berichtet wurde, die das BMI gemeinsam mit Baden-Württemberg und NRW ins Leben gerufen hat, also die Code-Plattform der öffentlichen Verwaltung. Auch das scheint in den Kommunen angekommen und wird in diesem Jahr wahrscheinlich, wenn man ein bisschen vorausguckt, noch eine wichtige Rolle spielen. Genau, das vielleicht so als erste Meldung kurz von mir. Genau, ich war sogar bei der Veranstaltung dabei. Ich fand sie sehr interessant, sehr gut. Und ich mache gleich weiter. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch da draußen schon mal was von digitalen Nummernschildern gehört hat. In den USA laufen da ein paar Pilotprojekte, beziehungsweise manche Länder haben in den USA tatsächlich auch die digitalen Nummernschilder schon im Einsatz. Also es ist meist so mit E-Ink-Display oder E-Paper-Display. Und in Kalifornien, das ist eins von den Ländern, in denen das inzwischen schon produktiv läuft, ist der Hersteller dieser Nummernschilder gehackt worden. Und da war eine ganze Zeit lang die Position jedes Fahrzeuges mit diesen Nummernschildern öffentlich verfügbar. Also ich als Nerd muss sagen, digitale Nummernschilder sind ziemlich cool. Eine coole Sache, dass ich da auch Dinge ändern kann, auch mit dem Handy und so weiter. Aber müssen solche einfachen Sachen wie Nummernschilder, muss das unbedingt digital sein? Ich weiß nicht. Ja. Nur weil die da einen Tracker eingebaut haben, müssen wir das jetzt nicht in Frage stellen. Natürlich müssen Nummernschilder digital sein. Wir brauchen gar keine Nummernschilder. Wir brauchen eins und das wird ans Auto festgenagelt und das bleibt von Geburt an des Fahrzeuges bis zum Tod des Fahrzeuges dran. Ja, aber du kannst nicht einen der erfolgreichsten E-Government-Vorgänge, das Wunschkennzeichen, in Frage stellen. Digitale Nummernschilder ermöglichen dir, wenn du eine neue Idee hast, sofort sie umzusetzen. 50 Euro und du hast es. Genau. Genau, du kannst täglich dein Wunschkennzeichen ändern. Ja. Aber Ingo, du darfst gleich weiter. Also warum die da einen Tracker eingebaut haben, das wissen wir nicht, ne? Wahrscheinlich nee, sollte es eine Zusatzfunktion für den Fahrzeughalter sein. Genau, wahrscheinlich. Wobei das auch schon jedes Auto an Bord hat inzwischen. Ja, jetzt mehrfach. Gut, ich mache weiter. Ja. In Baden-Württemberg ist von höchster Stelle der Masterplan für die Transformation der Verwaltung veröffentlicht worden. ist erstmal natürlich eine Absichtserklärung, wird dann interessant, wenn wir dann mal hören, was draus geworden ist. Man hat eine Vision. Ihr wisst, was man über Visionen so sagt. bemerkenswert fand ich daran, dass vor allen Dingen auf die Experimentierfreude beim Bürokratieabbau abgestellt wurde. Sie führen auch Prinz 2 als Projektierung ein. Sie haben Stellen geschaffen, die irgendwie als Lotsen dabei helfen sollen, sich zu transformieren. Wird spannend sein zu sehen, ob da was bei draus kommt. Ja, bei mir ist der Beamtenbund gelandet. Die haben ihre Jahrestagung ganz zeitig im Jahr abgehalten und das fing eigentlich an damit, dass Nancy Faeser, unsere Innenministerin, erstmal den starken und handlungsfähigen Staat gelobt hat und dann auch gesagt hat, eieiei, mit der Überalterung haben wir natürlich ein Thema in dem ganzen Bereich. Und sie hat vorsichtig angedeutet in ihrer Rede, dass natürlich im Bereich der Digitalisierung noch leichtes Verbesserungspotenzial nach oben übrig ist. Der Beamtenbund selbst hat das dann danach quasi in der Rede auch nochmal beleuchtet und hat da etwas klarere Worte gefunden, Stichwort Trauerspiel. Und tatsächlich interessant fand ich jetzt persönlich, dass selbst der Beamtenbund selbst den Grad der Digitalisierung als wirklich grottenschlecht und unterirdisch einsortiert. Ich vermute mal, das hat damit zu tun, dass natürlich jeder Beamte heutzutage mit digitalen Systemen umgeht, wenn er morgens bei der Arbeit startet. Und natürlich auch dem Benutzer selbst nicht verborgen bleibt, dass das alles schlecht und alt ist. Also spannende News. Digitalisierung ist auch tatsächlich im Beamtenbund angekommen. Und wie ich finde, sehr realistischen Blick auf die Sache dort haben die dort gefunden. Ja. Ja, dann mach ich mal weiter. Ich habe ein Thema mitgebracht, bei dem zwei Dinge quasi zusammengeführt werden. Einerseits die Kontoverbindungen, die man unter anderem zum Beispiel sich gewünscht hätte, um das Klimageld auszuzahlen. Und auf der anderen Seite die einheitliche Personenkennziffer, die im Zusammenhang mit der Registermodernisierung halt eine Rolle spielt. Und wenn man das Ganze jetzt zusammenbringt, dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, auch noch die Kontodaten mit der Steuer-ID zu verbinden. Und genau das ist passiert, nämlich im Zusammenhang mit dem Jahressteuergesetz hat man dieses beschlossen. Und das ist natürlich jetzt im Ergebnis ein ziemlich umstrittener Ansatz, weil allmählich diese Steuer-ID quasi so zum Universalmerkmal, also eben zu dieser bereichsübergreifenden Personenkennziffer wird. Und wenn man jetzt viel Kritik schon in der Diskussion gehabt hat mit der Registermodernisierung, dann kommt jetzt halt nochmal die Verbindung mit den Kontodaten dazu. Und jetzt allmählich steigen halt ein paar Datenschützer auf die Barrikaden, weil sie sagen, jetzt wird es allmählich ein bisschen viel, was wir da verknüpfen. Und das war die News von mir. Also Datenschützer haben kritisiert, dass die Personenkennziffer jetzt auch noch mit den Kontodaten verbunden wird. Das ist genau das, was als Angst immer formuliert worden war, ne? Genau. Das war die große Kritik und das geht weiter. Ja, und vor allen Dingen in einer Geschwindigkeit, die ich selber jetzt nicht vermutet hätte. Ich hätte jetzt gedacht, man lässt das eine Weile lang so. Aber nein, die Begehrlichkeiten wachsen sofort. Die Kritik war halt auch ziemlich groß, wenn man das Geld nicht überweisen konnte und ja. Aber die Idee ist nicht, die Steuernummer um die Kontonummer zu erweitern, ne? Sondern einfach ein Register zu schaffen. Hm. Verknüpfung. Ja, ich nehme da vielleicht noch mal ganz kurz die Position des Technologieoptimisten ein. Ich glaube, gerade die großen Tech-Konzerne machen es ja vor. Menschen sind bereit, viel Einschränkungen ihrer Privatsphäre hinzunehmen, wenn dafür an anderer Stelle Komfort entsteht. Und ich habe jetzt gerade jüngst meine Grundsteuererklärung über Elster neu gemacht und habe mich tierisch geärgert, dass ich eigentlich Dinge eintippe, die ich irgendwo in meinen Aktenordnern hinter mir schon längst stehen habe, ergo die Verwaltung schon längst über mich weiß. Und da hätte ich mich natürlich eigentlich sehr gefreut, wenn jemand über Verknüpfungsmerkmale verfügt hätte, diese Daten zusammenzufügen, weil am Ende bleibt bei mir als Bürger ein ungutes Gefühl, ob ich das jetzt alles richtig gemacht habe und richtig übertragen habe. Und jetzt Kontonummer, Steuer-ID, ich verstehe die Kritikalität und bin da auch voll bei euren Argumenten, aber das Komfortmerkmal darf man natürlich auch nicht vergessen an der Stelle. An meinem Amazon-Konto hängt auch meine Kontonummer und meine Kreditkartennummer und es ist einfach geil, wenn ich in einem Klick aus der Bahn was bestellen kann. Wobei ich die Kritik tatsächlich nicht verstehe, weil in Deutschland gibt es keine Nummernkonten. Konten kann man nur eröffnen, wenn man sich eindeutig authentifiziert. Und warum soll ich da nicht gleich die Steuernummer hinterlegen? Weil ich bin sowieso eindeutig authentifiziert. Mit der Steuernummer hinterlegt ist halt einfach nur besser digital verarbeitbar. Ja, und von der Bank werden ja auch die Zinsen und so weiter auch ans Finanzamt gemeldet und Ähnliches. Genau. Also da passiert ja sowieso eine ganze Menge. Also ich verstehe es auch nicht unbedingt, aber das Problem ist halt das, dass quasi das, was man mit der Registermodernisierung, also erst hat man mal versprochen, man nimmt die Steuernummer nur für die Steuer her, dann hat man es im Zusammenhang mit der Registermodernisierung hergenommen und jetzt kommt halt das Klimageld oder die fehlende Überweisungsmöglichkeit des Klimagelds als nächstes daher. Jetzt verbindet man das mit der Bankverbindung und so geht es halt immer weiter. Das ist, glaube ich, das große Problem. Ja. Denke ich auch. Es geht um diesen Präzedenzfall, den man immer und immer wieder ausweitet. Ne? Da hake ich doch gleich mit der nächsten Nachricht ein. Netzpolitik.org hat über die aktuelle Situation von der EID, der Smart EID und Smart Wallets geschrieben. Wäre ja auch eine Alternative gewesen, um darüber nachzudenken, wie erreicht man Bürger. Soweit im Westen nichts Neues. Wir wissen, wir haben den elektronischen Personalausweis. Wir wissen auch, dass die technologischen Hürden für die Kopie der EID-Funktion des Personalausweises auf dem Handy zurzeit auf zwei Samsung-Geräte beschränkt ist, weil das in den Security-Chip geschrieben werden muss. Und dann gibt's ja auch nochmal auf EU- und auf Bundesebene den Versuch, sehr viel mehr Daten, als auf dem Personalausweis drauf sind, in Smartphone-Apps hineinzuspeichern. Der Artikel ist ein schöner Überblick. Was besonders lohnenswert ist, ist, glaube ich, halt die Seitenanekdoten, die drin sind. Da ist zum Beispiel ein Video von der Sachverständigenratsanhörung verlinkt, wo zum Beispiel der Herr Nühlen von der Bundesdruckerei auf die Frage eingeht, warum das Monopol der Bundesdruckerei für die Berechtigungszertifikate, wo wir ja alle wissen, dass sie für den Personalausweis notwendig sind und auch einen Teil dazu beitragen, dass nicht viele Dienste angeschlossen sind. Er widersprach, dass das ein Monopol sei. Es war ihm wichtig, er sagte, nein, das ist ein marktoffenes Modell mit nur einem Teilnehmer. Das müsst ihr euch mal merken. Ich denke, wir werden das jetzt in Zukunft häufiger mal hören, wenn wir eine Gatekeeper-Funktion haben irgendwo. Also es ist kein Monopol. Es ist danach sagte er aber in gedanklichen Klammern, das kann man natürlich auch Monopol nennen, Klammer zu, womit er natürlich recht hat. Aber er hat sich bemüht, das durchaus zu umgehen. Ich habe den Ausschnitt auch gesehen. Sehr amüsant, gerade für Volkswirte. Gut, die nächste Nachricht ist eigentlich eine sehr, sehr alte Nachricht, die aber, als ich noch auf Twitter war, mal hochgekocht ist. Ich weiß gar nicht, was der Anlass war. Der andere Podcaster, helf mir mal, wie heißt der? Felix Schmidt? Lage der Nation, ne? Ach, Lage der Nation, ach so, der Kleine. Genau, die wollten ja ein Berechtigungszertifikat irgendwie haben, ne, um irgendwas auszuprobieren. Und da ging es auf Twitter so ein bisschen in der Diskussion hin und her, ob man das überhaupt machen sollte. Und da ist eine Funktion, die schon sehr lange da ist, denn sie liegt im Anhang von der technischen Richtlinie vom BSI für mobile Identitäten. Und zwar, man kann seinen Personalausweis mit der Pseudonymfunktion verwenden wie so einen digitalen Schlüssel. Also wir verwenden den Personalausweis ja eigentlich dazu, um die Daten, die darauf gespeichert sind, verifiziert an jemand anderen zu geben. Man kann aber ohne die Daten zu übergeben, kann man den als Login benutzen. Das heißt, man besucht zum Beispiel eine Webseite und dann sagt die, möchtest du dich mit dem Personalausweis einloggen? Und da würden nicht meine Daten übertragen werden, sondern für diese Webseite generiert der Personalausweis ein Pseudonym und das ist dann mein Benutzername und dann, wenn ich wiederkomme, kann ich immer wieder diesen Personalausweis benutzen. Das Schöne daran ist, dass diese Sicherheit, die dadurch entsteht, dass das ja ein Gerät ist, das eine eigene Software hat, eine eigene Hardware hat, im Grunde genommen nicht angreifbar ist. Ja, also ein in Deutschland hergestelltes, souveränes Stück Software und Hardware, das ich getrennt von irgendwelchen Geräten verwenden kann. Ich kann den Personalausweis auch hernehmen und mit einem ganz anderen Gerät mich dann einloggen. Das ist eine Funktion, die die großen Plattformhersteller dieses und nächstes Jahr massiv einfordern werden. Wir haben es auf den Smartphones schon erlebt. Die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Denn allen ist, glaube ich, klar, also allen großen Plattformen ist klar, will man mehr Digitales machen, wo es auch um Geld geht und Verbindlichkeiten, Rechtssicherheit, dann muss man weg von Benutzername und Passwort und muss das mehr absichern. Und das ist eigentlich das Gleiche, was wir auch im E-Government haben, wenn wir über Servicekonten sprechen und dergleichen. Glaube gerade heute aktuell war auch die Nachricht gewesen, dass das Serviceportal in Schleswig-Holstein gehackt worden ist. Das war ein Responsible Disclosure, das heißt also der Hacker war ein Guter. Der hat, bevor er diese Nachricht veröffentlicht hat, Bescheid gesagt, dann konnten sie die Lücke schließen. Was dabei herauskam, war, dass Admin-Konten und Nutzerkonten alle in einen Topf geworfen waren. Und hier lautet immer wieder die Empfehlung, macht eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Nur weil jemand in die Benutzerdatenbank hineingekommen ist, muss er noch nicht vollständigen Zugriff haben. Dafür eignet sich der Personalausweis. So, das war eine ganz schön lange News. Tut mir leid. Genau. Und wer sich für den Standard interessiert, der heißt Fido. Fido geschrieben. Genau. Und ich mache gleich mal weiter. Und zwar bin ich über einen Artikel gestolpert, dessen Überschrift mich gecatcht hat. Und der heißt Smarter Strafen. Der ist in der SZ erschienen. Und da wird darüber überlegt, wie man mit KI quasi die Urteilssprüche gerechter machen kann. Gerechter und vor allen Dingen einheitlicher. Also es ist unstrittig, dass der Urteilsspruch sehr oft vom Richter und vor allen Dingen auch von regionalen Befindlichkeiten abhängt. Und da überlegt man hier in diesem Artikel, ob das vielleicht mit einer KI ein Stück weit besser geht. So, die Älteren unter euch werden sich vielleicht an so einen Film erinnern. Wie hieß der nochmal? Minority Report. Minority, ja. Genau. Bevor ein Verbrechen geschieht. Genau. Ich mache gleich weiter mit dem nächsten Punkt. Und zwar haben wir es in Deutschland geschafft, dass Gesetze nicht mehr, also das Bundesgesetzblatt, wo neue Gesetze veröffentlicht werden, ist nicht mehr analog. Das ist jetzt digital. Es wird also kein Papier mehr verschwendet. Es wird auch keine Gesetzesankündigung mehr gedruckt, sondern es gibt jetzt seit Anfang diesen Jahres ein digitales Portal des Gesetzblattes und da werden die Gesetze nur noch digital verkündet. Ein großer Schritt. Wäre aber eigentlich ein kleiner gewesen. So, dann mache ich mit GovData weiter. Da hat zum Jahreswechsel ziemlich genau die Leitungsspitze gewechselt. Der Thomas Tursix aus Berlin, der als Open Data Aktivist ehemals bei der Bahn angestellt tätig war, ist jetzt zum Portal GovData gewechselt. Neben dem Thomas Tursix hat aber GovData auch quasi seine Aufhängung gewechselt. Vormals bei der Hamburger Senatskanzlei verortet, ist GovData als Projekt jetzt zur FITGO gewandert. Und was erstmal als Success Story im Internet in den entsprechenden Interviews verkauft wird, liest sich, wenn man da genau reinguckt, nicht mehr ganz so toll, weil eigentlich die Probleme der FITGO so ein bisschen auf das GovData-Projekt rüberschwappen. Also wenig Personal von 2,3 Stellen auf eine Stelle, nämlich nur der Thomas. Und das Budget, da erfährt man zwar nichts zum vorherigen Zustand, aber auch da liegt die Vermutung nahe, dass die 600.000 Euro für GovData wahrscheinlich nicht ganz so komfortabel sind, wie es vorher mal war. Also meiner Ansicht nach eher eine Verschlechterung, weil das natürlich die FITGOs nicht so einfach hat mit vielen Projekten. Und ob das jetzt GovData gut tut, wird man sehen in diesem Jahr. Ja, aber de facto bin ich mir ziemlich sicher, das gehört dahin. Und ich denke, die werden wieder so weit anwachsen, wie sie vorher mal waren. Vielleicht gibt es auch Synergien. Ja, vielleicht gibt es auch Synergien durch den Wechsel zur FITCO. Okay, dann mache ich mal weiter. Und zwar mit einer Meldung. Chinas E-Government rückt weltweit auf 43. Platz vor. Also wir haben uns das im Vorfeld nochmal angeguckt, diese Meldung. Und ich glaube, das ist die gleiche Studie von der UN, in der Berlin die digitalste Stadt, die Stadt mit der digitalsten Verwaltung ist in der Welt. Und was hier noch dazu kommt, ist die Seite, auf der ich das gefunden habe, die heißt german.china.org.cn. Also kann sich jetzt jeder selber Gedanken machen, wie viel Gehalt an dieser Meldung dran ist. Und ich gebe dann direkt mal weiter an Peter. Ja, wenn wir schon gerade bei den lustigen Meldungen sind, wir hatten ja in der letzten Monatsschau in unserer Live-Sendung als kleinen Gag den Bericht über die Stadt Durmersheim in Baden-Württemberg, die ihre Strafzettel in einer sehr harmlosen Variante verteilt haben, nämlich, dass man einfach einen Strafzettel bekommen hat, in dem drin gestanden ist, normalerweise hätten sie jetzt was zahlen müssen, aber bei Weihnachten ist sehen wir von dem Ganzen nochmal ab. War ganz eine nette Mitteilung. Wir haben uns da ein bisschen lustig gemacht und haben gesagt, vielleicht könnte man auch positive Verstärkung machen, also den Leuten, die richtig parken, vielleicht irgendwie was zukommen lassen. Und entweder haben die bei uns im Podcast zugehört oder sie sind vorher schon auf die Idee gekommen, aber die Stadt Bad Krozingen, haben wir jetzt erfahren, hat das tatsächlich gemacht. Das heißt, die haben keine Pseudostrafzettel ausgeteilt, sondern die haben quasi so eine Art Fleißbildchen vergeben, für die, die richtig geparkt haben. Nämlich die haben eine Milka-Schokolade und einen netten, freundlichen Brief als positive Verstärkung bekommen. Und das ist also halt einfach offensichtlich in Baden-Württemberg so, dass da alle Kommunen irgendwie irgendwelche Weihnachtsgrüße loswerden wollen, ob mit negativer Verstärkung oder positiver Verstärkung. Und das war ganz lustig, deshalb wollte man es nochmal erwähnen. Ja, danke schön. Dann springe ich direkt ein mit einem etwas ernsteren Thema unter Umständen. Auf Golem war zu lesen, dass die Ukraine ihre Daten physisch in die Amazon Cloud übertragen hat. Worum geht's da? Es gibt Geräte, die nennen sich Snowball. Das sind so, sieht aus wie kleine Köfferchen, in denen man viele, viele Daten physisch speichern kann, um sie dann entsprechend an die Cloud-Standorte von Amazon zu transportieren und in die Cloud zu überspielen. Das klingt erstmal recht witzig, hat aber einen ernsten Hintergrund, weil natürlich die Datenübertragungsrate, wenn man Riesenmengen von Daten überträgt, übers Internet keineswegs ausreicht. Im Artikel steht, dass 10 Petabyte an Daten der Ukraine mittlerweile so in die Cloud übertragen wurden, also mit den kleinen Köfferchen. Und das wäre schlichtweg unmöglich über eine Internetleitung. Und der ernste Hintergrund dahinter ist eben, dass durch die Kriegshandlungen dort nicht mehr gewährleistet werden kann, dass staatliche Daten entsprechend sicher in der Ukraine aufbewahrt werden. Und die Ukraine, das klingt gar nicht so, aber die sind ein relativ durchdigitalisiertes Land, haben also demzufolge relativ viele Staatsdaten schon in digitalen Systemen gespeichert. Und für die ist natürlich essentiell wichtig, das entsprechend abzusichern, in Sicherheit zu bringen, damit, wenn dann irgendwann mal hoffentlich der Krieg vorbei ist, auch das Land entsprechend mit den Daten weiterarbeiten kann und nicht alles verloren ist. Ja, das erinnert mich ein Stück weit an die Ursprünge der AKDB. Alte Kollegen von der AKDB haben mir erzählt, dass früher zum Kundenservice gehörte, dass Kunden täglich besucht wurden. Dort wurden dann diese großen, kiloschweren 5 Megabyte oder 20 Megabyte Festplatten rausgezogen und gegen leere ersetzt. Und mit denen ist man dann zurückgefahren ins Rechenzentrum und hat die dann quasi ins Backup eingespielt und hat dann am nächsten Tag das gleiche Zinnober nochmal gemacht. Und das war ein ganz normaler Kundenservice damals. Bloß eine Frage zum Verständnis. An der Stelle geht es nicht darum, dass quasi aktiv mit den Daten gearbeitet wird, sondern das ist quasi mehr oder weniger nur ein Cloud-Backup, oder? Ja, genau. Es geht ums Backup der Daten. Dieser Snowball-Dienst, der geht quasi in so ein S3-Backup-System. Das ist auch keine Daten, die man in Echtzeit zugreifen kann in der Cloud, sondern das sind Daten, wo man mit entsprechenden Latenzen rechnen muss, wenn man die wieder abrufen möchte. Ja. Wobei die andere Überlegung auch nicht so von der Hand zu weisen wäre, ne, Peter? Wir haben ja jetzt gesehen, dass der CCC die Fingerabdruckscanner von den Amerikanern aus Afghanistan auf eBay gekauft hat. und dann doch wieder Daten daraus lösen könnte. Also ein Land, das auch mit dem Szenario rechnen muss, dass es nun ganz besetzt wird von der Spezialoperation, sollte vielleicht sogar darüber nachdenken, irgendwann mit diesem Datensatz arbeiten zu wollen. Komische Zeiten. Wir haben ja auch noch die anderen Bestrebungen, dass man also georedundant seine gesamten Staatsdaten auf eigenem Territorium in den Botschaften weltweit verteilt. Ich glaube, da geht es mehr um die Überlegung, dem Klimawandel Rechnung zu tragen. Aber Petabyte von A nach B zu bewegen, ist sicherlich eine Herausforderung. Genau, und ich erzähle jetzt mal über die nächste Herausforderung, die mir durch die Newsfeeds gerollt ist. Und zwar hat die Bundesregierung jetzt offiziell bekannt gegeben, dass sie jetzt einen Instagram-Account haben. Und das haben die jetzt auch. Also ich weiß nicht, wie viel der Bundesregierung das inzwischen ist, seit es Internet oder seit es Instagram gibt und seit auch die Ministerien auf Instagram sind. Auf jeden Fall hat die Bundesregierung jetzt einen Instagram-Account, der auch über Bundesregierung auf Instagram zu finden ist. Interessant, die machen so ein bisschen Reels und Stories und die klassischen Bildchen, die man so sieht. So einen Bundeskanzler sieht man immer mal wieder. Macht er Fotos von seinem Essen? Nee, eher nicht. Das ist alles kuratiert. Das wird alles wahrscheinlich vom Team gemacht. Aber ich seh gerade hier, Olaf Scholz hat einen blauen Haken an seinem höchst privaten oder persönlichen Instagram-Account. Ich bin selber nicht auf Instagram. Was heißt das? Der blaue Haken heißt, es verifiziert. Das, wo ich 8 Euro für bezahle? Bei Twitter, ja. Aber bei Instagram zahlst du nichts dafür. Genau. Bei Instagram kriegst du das verliehen quasi. Das ist quasi wie ein Abzeichen. Aber wir machen mal weiter. Und zwar die beliebte Rubrik, die OZG-Leistungen des Monats. Und da steigt heute mal Peter ein. Ja, da sieht man gleich, wie das in dem Podcast hier so läuft. Also wenn man keine eigenen Themen mitbringt, dann kriegt man bei eine übergebraten und dann muss man was erzählen zu Themen, wo man gar keine Ahnung hat. Ja, Demokratie ist was für die anderen. Die erste OZG-Leistung, die hier mitgebracht wurde, ist die Personenbeförderungsgenehmigung oder landläufig als Taxischein bekannt. Und die ist jetzt verfügbar, steht zur Nachnutzung bereit. Und der Ingo hat vorher gleich gesagt, wenn die zur Nachnutzung bereitsteht, dann ist das vielleicht auch die Möglichkeit, Ingo, dass sie kaputt gemacht wird an dieser Stelle. Also genau, die News lautet ja, andere können sie einsetzen. Wird jetzt spannend sein zu sehen, wer das tut. Ja, und ich wechsle dann gleich noch zur nächsten Online-Leistung. Die ist nämlich vielleicht ganz spannend. Da geht's um die Genehmigungen, die im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau notwendig sind. Und da ist Hessen ziemlich vorgeprescht, haben das sogar im Digitalausschuss des Bundestages bekannt gegeben. Da geht's darum, dass also diese Genehmigungen sehr stark technisch unterstützt werden, voll digital abgewickelt werden können. Also nicht nur die Antragstellung digital erfolgt, sondern die komplette Abwicklung, dass da auch Geodaten dazugezogen werden, dass der Dialog, also Rückfragen und Ähnliches sofort auch digital abgewickelt werden können. Und die hessische Ministerin, die wir ja in anderem Zusammenhang schon mal ein bisschen nicht so ernst genommen haben, die hat dann auch gesagt, man könnte das Ganze statt in 9 Monaten jetzt in der Laufzeit eines Fußballspiels abwickeln, also in 90 Minuten. Und das sind halt einfach magische Sprüche, weil ich glaube auch nicht, dass jemand, der vorher 9 Monate gearbeitet hat, sozusagen 9 Monate am Stück gearbeitet hat. Aber also wie gesagt, ein voll digitales Verfahren wurde in Fulda und in Lindenfels, also 2 Kommunen, auch bereits ausprobiert, wurde dort sehr erfolgreich umgesetzt und steht jetzt auch zur Nachnutzung bereit. Und das sind im Jahr 100.000 Anträge, also das ist auch eine Leistung, die durchaus Aussicht hat auf breite Verwendung, und man erwartet jetzt halt, dass andere Nutzer darauf einspringen und das auch übernehmen. Ja, vielen Dank. Und ich versuche in diesem Jahr mal das Thema FitStore und OCG-Dashboard ein bisschen mehr zu beobachten und auch hier im Podcast jeden Monat zu zählen, wie viele Leistungen aktuell verfügbar sind. Und ich fange an mit dem FitStore. Da sind tagesaktuell, ganz kurz vor der Aufnahme gezählt, 29 Leistungen verfügbar. Was wir aber auch festgestellt haben, neben den Leistungen sind immer so kleine Plus-Symbole. Und wenn man da aufklappt, dann ist eine ganze Latte an Leica-Leistungen drin. Also de facto sind das OZG-Leistungen, die aber wesentlich mehr können als nur diese 29 quasi Oberpunkte oder ja, Zusammenfassungen. Und OZG-Dashboard schauen wir uns auch an. Und da ist tagesaktuell mit dem Status Go Live 138 Leistungen, mit dem Status in Umsetzung 162 Leistungen und mit dem Status in Planung 52 Leistungen. Wir werden das weiter beobachten. Es müssten ja überall quasi weniger werden, außer bei Go Live. So, das war's und ich mache jetzt auch gleich weiter mit der nächsten Kategorie und zwar Podcast-Empfehlungen. Und ich möchte heute eine Sendung empfehlen von Detektor FM. Warum sind Behördengänge noch nicht überflüssig? Ich muss sagen, das ist eine gut gemachte Sendung, die nicht ganz so draufhaut wie viele andere Zeitungsartikel und so weiter. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir uns entschieden haben, das Thema OZG-Rückschau zu gucken, was mit OZG passiert ist oder auch nicht zu machen, weil das OZG ganz schön auf die Mütze gekriegt hat in den letzten Tagen und Wochen. Und deswegen hier die Empfehlung, die Sendung Detektor FM einfach mal reinhören. Und ich gebe jetzt direkt weiter an Ingo. Ja, vielen Dank. Also wir kommen jetzt mal so in den Bereich der Diskussion. Ich würde gerne heute zwei Themen vorstellen. Das erste ist für mich bemerkenswert gewesen und hat mir heute einen wirklich sehr interessanten und tollen Tag beschert. Es ist nämlich ein sehr seltenes Beispiel oder Schauspiel, das man in der Wildbahn von Behörden und E-Government beobachten darf. Der Bund richtet sich direkt an die Kommunen. Kann mich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal erlebt habe. Heute hat das BVA, über die Registermodernisierung gesprochen und zwar sich direkt an Kommunen gewandt. Als ich diese Telco betreten habe, waren es 80 Teilnehmer. Nach 2 Minuten waren es über 1000. Über 1000. Sie haben allen den Videostream abgekappt, natürlich, sonst wäre das, glaube ich, nicht gegangen. Und die Dame, die das gemacht hat, die hat auch gefühlt jeden begrüßt. Das war sehr welcoming, das meine ich gar nicht sarkastisch, sondern war wirklich sehr schön gemacht. Diese über 1000 Teilnehmer, die haben dann von verschiedenen Vortragenden, die in dieser Registermodernisierung halt eine Rolle spielen, eben gehört, wie die sich organisieren, wie sie sich die Zeitschiene vorstellen. Das ist alles ganz gut gemanagt gewesen. Ich glaube, ich habe sowas noch nie erlebt in dieser Größenordnung. Es gab einen Chat, in dem wurde dann nach anfänglicher Zurückhaltung dann irgendwann relativ offensiv miteinander über die ganzen Themen auch diskutiert. Eine Sache, die wir ja auch im Vorfeld diskutiert haben, ist, wir glauben, es lohnt sich, dass die Registermodernisierung auch von uns nochmal auseinandergenommen und detaillierter beleuchtet wird. Wir sind uns selber hier untereinander ein bisschen uneins. Ich vertrete immer so ein bisschen die Position, dass ich es gar nicht so dramatisch kompliziert finde. Thorsten hat, glaube ich, vorhin eher gesagt, schon ziemlich Herkulesaufgabe und ziemlich groß. Was mir aber wichtig wäre, heute mal nochmal loszuwerden, weil ich das in dem Chat eigentlich als Gefühl mitgenommen habe. Viele Kommunen und auch Sachbearbeiter in den Kommunen denken, das ist für sie gemacht. Das gehe hier um eine interkommunale Kommunikation, registerübergreifend, wo Sachbearbeiter sich neue Prozesse ausdenken. In dem Paragraph 5 des Registermodernisierungsgesetzes steht aber drinne, dass es ausschließlich dafür da ist, dass wenn der Bürger möchte, ein Nachweisabruf von Behörde zu Behörde gemacht werden kann. Also der Triggerpunkt dafür, also der Startpunkt dafür, dass solche Prozesse überhaupt laufen dürfen später, ist, dass der Bürger diesen Wunsch verspürt. Es gibt noch einen zweiten, den musste man in Deutschland umsetzen. Das ist der Registerzensus von den EU-Stellen her. Aber ansonsten ist das klar eingeschränkt. Und das hat auch damals der Peter Kuhn vom, ich glaube, er ist nicht mehr da, ne, beim Normenkontrollrat. Da heißt aber nicht Peter Kuhn, sondern Hannes Kühn. Peter Kuhn ist der von der Fortis. Oh, ich entschuldige mich bei beiden Herren. Also Ankündigung, wir werden uns mit der Registermodernisierung stark beschäftigen. Chapeau an die Organisatoren der heutigen Veranstaltung. Vielleicht hört das ja jemand. Ich fand, das war dafür, dass es eine solche Herausforderung war, wirklich gut gemacht. Und ich habe heute auch übrigens was Überraschendes gelernt. Die Gesetzgebung für dieses ID-Nummerngesetz, auf das wir ja warten, dass es irgendwann mal in Kraft tritt, ne? Die tritt erst in Kraft, wenn der Bund gesagt hat, dass die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen worden sind. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Kennt ihr so ein Beispiel, dass man sagt, ich mache mal ein Gesetz, aber das wird erst in Kraft treten, wenn die Umsetzung fertig ist? Das ist eigentlich schlau. Solche Gesetze müssten wir öfter machen. Da kann man Gesetze ohne Ende erlassen und dann kann man die nach gut dünken dann quasi. Stellt euch vor, das OZG wäre erst in Kraft getreten, wenn es fertig ist. Oder andersrum. Also ich habe schon gedacht, da hat jemand aus dem OZG-Desaster gelernt. Ja. Gut. Die ganze Nummer war sehr, sehr, sehr groß und vielleicht der einzige Kritikpunkt, falls hier von den Organisatoren jemand zuhört, ist, glaube ich, Konsens im Chat gewesen. Man hätte sich gewünscht, dass die Themen sehr viel konkreter auf kommunale Bedürfnisse abgestellt worden wären. Es ist natürlich immer interessant zu wissen, wie gearbeitet wird. Transparenz war toll. Aber natürlich sind kommunale Themen in den Köpfen, wenn man Kommunen einlädt. Und die hätten sich ganz konkret gewünscht, dass man sagt, also wir haben das und das vor und ihr müsst halt im Finanzplan das und das einstellen. Oder ihr solltet anfangen, diese und jene Maßnahmen und Planungen jetzt zu machen. Das konnte man nicht. Aber man will zweimal im Jahr diese Veranstaltung wiederholen. Insofern, jeder sei darauf hingewiesen. Ein riesengroßer Chat mit ganz vielen Meinungen und eine spannende Geschichte. Ich stelle mir ja das richtig spannend vor. Ich meine, du hast vorher von der beeindruckenden Zahl von 1000 Kommunen oder 1000 Teilnehmern gesprochen. Wir haben aber insgesamt 11.000 Kommunen. Das heißt, ich stelle mir mal so richtig vor, es wären tatsächlich alle vertreten gewesen. Dann wäre es richtig lustig geworden. Wobei jetzt eine ernsthafte Frage, also wenn nur 10% der Kommunen ungefähr vorhanden waren, gibt es da irgendwie Aufzeichnung oder was? Ist das nachträglich verfügbar, weiß er da was? Also das haben sie am Anfang gesagt, sie werden es nicht aufzeichnen, sie werden aber diese ganzen Folien verschicken. Tatsächlich ist es aber auch so gemeint gewesen, dass sie das heute das erste Mal gemacht haben und sie haben auch so einen Feedback-Versuch am Ende gemacht, der leider über ihr Tool, das sie da ausgewählt haben, zusammengebrochen ist. Weil wenn man sagt, geht mal bitte alle auf diese Internetadresse und gebt ein, was ihr davon haltet, dann hat der Server seine Beine weggestreckt. Aber das war deutlich zu erkennen, immer wieder die Nachfrage, fandet ihr das Format das Richtige, fandet ihr die Länge, die Inhalte die richtigen? Also das ist hier definitiv der Versuch und der ehrliche Versuch, einer Bundesstelle auf die Kommunen zuzugehen und das Gespräch zu suchen. Sie haben auch ausgehalten, dass es da durchaus kritischere Themen gab. Es gab einen Herrn, der in meiner Wahrnehmung noch nie so richtig vorgekommen ist, also in meiner Bubble, aber den kannten irgendwie alle. Den kennt den jemand von euch? Ja, NRW-Gewächs. Okay, also der hat das ein bisschen als Bühne benutzt, war jetzt nicht ganz polemikfrei. Das ging dann auch so ein bisschen in die Richtung, ganz generell in Frage zu stellen, dass es dezentrale Register gibt und es würde auch alles viel einfacher gelingen mit der Registermodernisierung, wenn man die zusammenführen würde. Kann man anderer Meinung sein, glaube ich, war aber wiederum sehr positiv von den Organisatoren, nicht einfach irgendwie glatt gebügelt oder so, sondern aufgenommen und gehandhabt. Fand ich gut. Große Anerkennung an die Richtung. Gut, ansonsten habe ich euch ein paar Diskussionsthemen mitgebracht. Und zwar hat der, jetzt gucke ich mal lieber den Namen nach, bevor ich das wieder, der Peter Batt, ehemals BMI, jetzt privatwirtschaftlich beratend unterwegs, hat einen Artikel, eine Kolumne geschrieben, wo er mal so ein paar Fragen gestellt hat, die ich ganz gerne mit euch mal, wo ich eure Meinung zu hören wollen würde. Der Titel dieser Kolumne hieß, wohin entwickelt sich das E-Government? Und die erste These, die er, oder erste Frage, die er da erörtert hat, ist digital immer besser? Der Untertitel dieser These ist, den Menschen geht's eigentlich besser, wenn sie Mensch zu Mensch etwas erledigen können. Also der menschliche Kontakt ist dem, der einer Maschine vorzuziehen. Was haltet ihr davon? Also ich hatte ja vorhin das Beispiel mit den Nummernschildern. Da muss ich sagen, ist digital nicht besser. Und ich glaube aber trotzdem, dass digital besser ist für die öffentliche Verwaltung, wenn es richtig gemacht ist. Und zwar, wenn es so gemacht ist, dass man überhaupt gar keinen Kontakt mehr dazu hat. Wenn quasi vorauseilend Dinge erledigt werden, wenn ich gar keine Anträge mehr stellen muss. Also ich war heute bei einer Veranstaltung und da habe ich auch mehrfach gesagt, im Idealfall sehen wir die Bürger alle 10 Jahre im Amt, wenn sie ihren Ausweis verlängern oder einen neuen Ausweis beantragen. Ansonsten kann alles digital laufen, ohne dass der Bürger irgendwie behelligt wird. Ja, das geht exakt in mein Argument. Ich hätte es ein bisschen salopper ausgedrückt. Ich glaube, der Großteil der deutschen Bürger, für den ist die beste Verwaltung die Verwaltung, mit der ich keinen Kontakt pflegen muss. Und das ist genau der Punkt. Der beste Dienst ist der, den ich nicht selbst eintippern und ausfüllen muss, sondern der proaktiv für mich Dinge automatisiert tut. Und sei es das automatisierte Kindergeld, sei es die ganzen Prozesse, wenn ich mich irgendwo ummelde, die automatisiert ablaufen. Also beste Verwaltung ist die unsichtbare Verwaltung. Insofern bin ich bei dem Argument gar nicht beim Herrn Batt, weil der menschliche Kontakt frisst Zeit, ist, wenn Corona oder was ist, teilweise gar nicht möglich. Und da hilft es mir auch nicht, wenn ich eigentlich ungern beim Amt bin, dass dann jemand mich nett anlächelt. Dann mache ich das lieber online abends, wenn es mir passt. Punkt. Okay, wobei wir haben ja schon mal diskutiert, dass vielleicht einer der Unterschiede zu vielen anderen Ländern in Deutschland ist, dass wir schon eine, sage ich mal, ausgeprägte Verwaltungstradition haben, dass die Leute nicht grundsätzlich mit ihrer Verwaltung unzufrieden sind. Und was ich schon sehr interessant finde, im E-Government-Monitor gibt es immer so eine Frage, was hindert euch daran, die digitalen Dienste zu nutzen? Und da ist, ich bringe die Zahl jetzt nicht sauber zusammen, aber ich glaube, so in der Größenordnung ein bisschen mehr als 40, knapp unter 50% der Leute sagen auch, ich gehe ganz gern zur Verwaltung. Also man muss das, glaube ich, schon so sehen. Das ist das eine. Das zweite, was ich mir Gedanken mache, wir haben bisher ganz viel halt diskutiert über digitale Verwaltung im Sinne von digitalem Zugang. Also das heißt, wir haben viel diskutiert über die gute Show nach außen, über die Potemkinschen Dörfer. Wir haben aber nicht so viel diskutiert über das digitale Arbeiten innerhalb der Verwaltung. Und ich glaube, es wäre schon gut, wenn die Verwaltung innerhalb der Verwaltung halt häufiger digital arbeiten würde, weil sich daraus eine ganze Menge Potenziale ergeben würden. Und in dem Fall glaube ich, dass auch digital immer besser ist als analog. Gut, ich habe euch ein bisschen Detail auch unterschlagen. Ich glaube, so sehr widerspricht er hier auch gar nicht. Denn er sagt, die Menschen wünschen sich vor allen Dingen eine bessere Verwaltung, nicht notwendigerweise eine digitale Verwaltung. Ich glaube, Christian, wenn du zwar eine unsichtbare Verwaltung hast, aber irgendwann mal was schief läuft, dann willst du, glaube ich, dann doch lieber mit einem Menschen sprechen als mit einer Maschine. Ja, du fühlst du fühlst dich ungerecht behandelt oder deine Situation nicht ausreichend berücksichtigt oder so. Ich glaube, das willst du nicht mit einer Maschine klären. Ja, wobei, ich glaube, die These kann man durchaus unterstreichen. Also natürlich ist Digitalisierung kein Selbstzweck, sondern die Erwartung im Zusammenhang mit der Digitalisierung ist, dass am Schluss auch eine bessere Verwaltung rauskommt. Also insofern geht es nicht um den Selbstzweck Digitalisierung, sondern um das große Ziel natürlich, am Schluss zufriedener zu sein mit dem, was man geboten kriegt. Und ob ich dann noch selbst aktiv werden will oder ob das Schönste das ist, dass das alles für mich im Hintergrund funktioniert, das ist ja letztendlich nur eine Kategorie von besserer Verwaltung. Gut, wenn ich seine nächste These verkürzt darstelle, kriege ich wahrscheinlich dreimal Daumen hoch. Die heißt nämlich, ohne einfache Bedienung geht gar nichts. Wenn ich aber sage, was er darunter meint, bin ich mal gespannt. Er sagt nämlich, eigentlich sollten sich Oberflächen möglichst komplett gleichen und auch nie ändern. Okay, ich glaube, das wünschen sich auch alle Sachbearbeiterinnen. Aber das ist nun mal unmöglich, weil wenn sich eine neue Funktion ergibt oder ein neues Feld abgefragt werden muss oder ja, dann ändert sich die Oberfläche und sieht mal anders aus. Und Oberflächen, die sich gleichen, ja, das ist ein hehres Ziel, wenn alles ausschaut wie Microsoft Windows oder macOS im Universum, ja, wunderbar, dann sieht alles gleich aus. Aber de facto, gerade bei so einer Antragstellung, möchte ich da auch wenigstens wissen, was ich da gerade beantrage, wenn ich es schon online beantragen muss. Und das muss da irgendwie auch erkenntlich sein und dem Prozess unterliegen und nicht der Schönheit. Ich glaube, wenn ich die These mir so angucke, dass der Peter Batt vielleicht noch zu sehr aus der Verwaltung von innen auf das ganze Thema guckt, weil als Sachbearbeiter kann ich das verstehen. Da ist die gewohnte Umgebung, die ich jeden Morgen aufklicke und in der ich meine Workflows in der Verwaltung durchführe, die ist natürlich ein heiliges Gut. Und da sollte sich nicht zu oft was dran ändern, weil dann werden meine Arbeitsflüsse gestört und behindert. Ich glaube, für den Bürger oder den Unternehmer ist es nicht so, dass man sich gewöhnt an die digitale Oberfläche der Verwaltung, weil man einfach zu wenig mit der Verwaltung zu tun hat. Und wenn man sich an nichts gewöhnt, dann ist auch Veränderung eben nicht mehr schädlich, weil ich mich beim Ausfüllen meiner Steuern ein Jahr später gar nicht mehr so genau dran erinnere, ob das Feld jetzt da oder da stand. Und ja, das könnte ein Punkt sein, das kommt doch vielleicht noch bei den anderen Bullets raus. Vielleicht guckt er noch von innen, so lange ist er ja noch nicht bei der Beratung. Ja, also ich habe da ein grundsätzliches Problem, nämlich die ganzen Innovationen, die wir am Markt im Moment erleben, seien das Chatbots, seien das Augmented Reality oder sonst was. Also wir diskutieren ja über viele Dinge, die genau an dieser Mensch-Maschine-Schnittstelle oder an der Benutzerschnittstelle eigentlich kratzen. Also das heißt, wenn wir die Schnittstelle möglichst unverändert lassen, dann schließen wir natürlich damit auch die ganzen Innovationen aus. Ja, denke ich auch. Immer wenn wir auf so eine Seite treffen, ich sag mal jetzt als Beispiel UPS, die aussieht wie aus den 90er Jahren, transportiert das, glaube ich, kein gutes Gefühl. Ne? Also Verwaltung sollte sich, glaube ich, auch als modern darstellen dürfen. Und Christian, du hast, glaube ich, schon einen Punkt. Er hatte auch seinen Artikel eingeleitet damit, dass wir im Grunde genommen nicht wirklich wissen, was Bürger wollen. Insofern hast du wahrscheinlich auch ein Stück weit recht. Die nächste These heißt, verhindern Gesetze die Digitalisierung. Hintergrund dieser These ist, Gesetze sind so feingliedrig auch auf Härtefälle abgestellt, dass die Umsetzung dann eben genauso komplex wird. Ist das das Argument oder der Versuch zu sagen, wir müssen nicht für jeden einen digitalen Vorgang machen? 80-20-Regel? Thorsten? Ja, ich möchte da gerne mal auch aus der Praxis und aus dem Nähkästchen plaudern. Peter, vielleicht kannst du es auch aus deiner Praxis nachvollziehen. Wenn man mit jemandem in der Verwaltung spricht und ihm einen neuen Prozess zeigt, sind scheinbar die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gestrickt, dass die zielgenau das 1% der Spezialfälle finden, die man damit nicht abbilden kann. Und diese Leistung ist so lange, wird so lange ja, missachtet oder missliebig behandelt, bis nicht dieses 1% auch abdeckbar ist. Ja, also hundertprozentig d'accord. Das ist genau das, was wir immer erleben. Es geht immer nie, weil eben genau dieser Einzelfall nicht abgebildet wird. Das ist das eine. Das andere ist das, wir haben ja gerade eine ganze Menge Aktivitäten laufen, wo man sagt, die Gesetzgebung muss im Gesetzgebungsverfahren schon darauf achten, dass wir digital umsetzen können. Das war so ein Mantra von der FITCO. Wir haben andere Dinge, wo wir ja genau sagen, okay, da sollte der Normenkontrollrat einmal draufschauen, da sollten die Gesetze genau so gebaut werden, dass eben diese Falle nicht auftritt. Also insofern ist auch das was eigentlich total gegenläufige Trends sind. Und ehrlich gesagt, ich verstehe jetzt die Aussage nicht, sondern ich verstehe die Aussage eher so ein bisschen rückwärtsgewandt. Also fühle mich da nicht wirklich aufgehoben gut. Also ich hätte da noch einen anderen Aspekt einzubringen. Ich glaube, Gesetzgebung, wenn man das als Handwerk betrachtet, hat auch in letzter Zeit ein bisschen an Qualität verloren. Ganz, ganz früher zu der Geburtsstunde des deutschen Staates und in den ersten Jahren hat man sich sehr viel Mühe gegeben, möglichst generalisierte Gesetze, allgemeine Gesetze, die mehr so wie Leitplanken zu verstehen waren, zu schreiben. Und das hat halt sehr viel Mühe gemacht, das handwerklich korrekt zu machen. Und solche Gesetze, die so damals entstanden sind, stehen auch keiner Digitalisierung entgegen, weil sie eben in keiner Zeile Unterschriften, Papierverwendung oder irgendwas vorschreiben, sondern wirklich mehr so wie Richtlinien und Guidelines funktionieren. Das hat sich dann in der Zeit, wo man mit ganz vielen Dingen ad hoc reagieren muss, natürlich abgenutzt und die Gesetze werden einfach schneller geschrieben. Deswegen sind sie nicht mehr so generalisiert, sondern sind oft sehr viel präziser und durch das präziser Werdende geht man dann eben nicht mehr so sehr in die Sonderfälle. Und durchaus selbstkritisch vielleicht noch ein Aspekt. Ich glaube, Gesetze werden heutzutage auch viel mehr unter Lobbyeinfluss geschrieben, was tendenziell immer dazu führt, dass einer noch hier eine Locke und da eine Locke in den Gesetzgebungsprozess einbringt. Und das könnte man, wenn man das general betrachtet, natürlich schon als Digitalisierungsverhinderer betrachten. Weil wenn die Lobby ich nehme jetzt ein bewusst saloppes Beispiel, wenn die Lobby der Papierindustrie überall die Schriftformerfordernis mit einem Blatt Papier reinformuliert, dann ist natürlich kein Wunder, dass ein Gesetz der Digitalisierung entgegensteht. Es gibt sicherlich präzisere und praxisnähere Beispiele an der Stelle, aber ich glaube, dass Gott und die Welt Einfluss nimmt auf Gesetze, ist nicht unbedingt förderlich der Tatsache, dass daraus gut digital umsetzbare Leitplanken entstehen, sondern das sind dann oft eher so Stückwerk von Einzel- und Partikularinteressen. Was könnte man denn machen, also wenn man auf der einen Seite hypothetisch sagt, wir gehen nach der 80-20-Regel vor, wir machen einfache E-Government-Software, schließen aber 20% der Fälle quasi aus von dieser Nutzung. Wie fängt man die auf? Was könnte man tun? Ich finde, es gibt ein gutes Beispiel. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Grundsteuer in Elster. Es gibt ja einmal das offizielle Elster-Formular, was ich über das Elster-Portal erreiche mit einer gewissen Komplexität, wo ich dann auch mal was mich vorher informieren muss und Hilfetexte lesen. Und es gibt ja von dieser Bundes-GmbH, deren Name mir jetzt ad hoc entfallen ist, gibt's ja die Schmalfuß-Variante, mit der ich nur bestimmte Fälle, aber über eine deutlich vereinfachte und reduzierte Oberfläche abgeben kann. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für 80-20. Warum nicht, wie bei vielen Softwarelösungen üblich, eine erweiterte Benutzeroberfläche für die Profis und eine simple Oberfläche, die für den Normalbürger, für den Normalfall 80-20-mäßig ausreicht. Wäre ja ein Ansatz, vielleicht komplexes E-Government in die Fläche zu bringen, indem es für alles auch eine Version easy gibt für den 0815-Fall. Ich glaube, dann hätten wir auch nicht so Probleme mit dem Thema Akzeptanz von E-Government-Leistungen, wenn man vielleicht diese Pro- und die Beginner-Version denkt, also als konkreten Lösungsansatz. Das ist übrigens der Digitalservice Bund. Dankeschön. Wie du meinst, die GmbH. Und ich würde einfach mal sagen, eigentlich brauchen wir nicht zwei Versionen von einer Antragsstrecke. Es reicht eine Version. Wenn aber der Nutzer sauber darüber aufgeklärt ist, pass auf, es gibt Spezialfälle. Und in diesen Spezialfällen, hier ist die Telefonnummer, ruf an und wir klären das dann direkt. Ja, außerdem, ich sehe das technisch gar nicht so als großes Problem. Ich kann ja Formulare auch dynamisch gestalten. Das heißt, ich kann erst einmal so die Eckpunkte klären, kann dann, wenn es komplex wird, in die komplexen Verzweigungen reingehen. Und wenn es einfach ist, dann überspringe ich halt einfach die ganzen Fragestellungen, die nicht komplex sind. Also, das ist ja gerade der Vorteil von einem digitalen Formular gegenüber einem Papierformular, dass ich auf bestimmte Dinge reagieren kann. Und wenn dann einer nur ein Kind hat, dann stelle ich die Frage nach dem Kind halt nur einmal. Und wenn einer fünf Kinder hat, dann stelle ich die Frage nach den Kindern fünfmal. Also ich kann ja das Formular quasi dynamisch aufbauen und abhängig von den ersten einfachen Fragen dann entweder in den komplexen Zweig oder in den einfachen Zweig verzweigen. Also das stelle ich mir jetzt nicht so grundsätzlich schwierig vor, dass man das vernünftig aufbaut. Also ich brauche eine Fassung, die halt dynamisch auf die Situation reagiert. Ich glaube, die Fälle geben, die auch mit so einer komplexen Fassung nicht abgedeckt sind. Aber ich habe dann auf jeden Fall schon mal Daten vorerfasst, die kann ich dem Sachbearbeiter schon mal überstellen und der kann dann direkt im 1:1 Gespräch mit dem Antragsteller hier den Antrag fertig machen. Also auf jeden Fall unterstützt das. Also auf jeden Fall unterstützt das die Antragstellung. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu der ersten These, ne? Ist gar nicht digital oder analog die Entscheidung, sondern irgendwie so eine Hybrid-Situation. Ja, wir werden auch die Ämter noch vor Ort brauchen. Es gibt ausreichend Bürgerinnen und Bürger, die wollen einfach mit jemandem sprechen vor Ort. Ingo, hattest du nicht neulich auch gesagt, dass du gern mal wieder in die Verwaltung gehst und deine Anträge direkt stellst, obwohl du ja ein ausgesprochener Digitalisierer bist? Ja. Wobei mein Argument war ja, dass der Service vor Ort sehr viel besser ist. Wenn mir natürlich eine E-Government-Anwendung genau diesen Service bieten kann, ist diese Motivation sehr viel geringer. Ja, aber da sind wir im Kern auch wieder bei der 80-20-Regel. Wenn ich es schaffe, durch einen simplen digitalen Dienst 80% meiner Fallzahlen digital abzuwickeln, habe ich auf einmal in der Verwaltung Zeit, mich um die komplexen 20% persönlich zu kümmern, was in Summe bei allen Bürgern zu einer viel besseren Servicewahrnehmung führt. Nämlich bei denen, die es quick and dirty im Internet hinkriegen, die sind happy, weil es schnell ging, zu Hause von der Couch. Und die Problemfälle hatten, sind happy, weil sie im persönlichen Coaching durch die Antragstellung begleitet wurden. Also das ist in der Tat 80-20, glaube ich, ist eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Einrichtung. Würde aber eigentlich dafür sprechen oder dagegen sprechen, dass man OZG-Leistungen unnötig komplex auf den 100%-Fall optimiert, sondern eigentlich müsste man dann OZG-Leistungen auch für die 80% der Fälle optimieren und müsste nur Methoden im Formular finden, hinzuweisen, wenn der Bürger bestimmte Kreuzchen setzt, dass er sich dafür bitte persönlich an die Verwaltung wendet. Gut, letzte These ist, dass Deutschland nicht schlecht technisiert ist, sondern einfach dadurch, dass sie früh damit angefangen haben, sehr viele Altsysteme unterschiedlichen Alters wahrscheinlich mitziehen müssen, migrieren müssen, dass das einfach als Hürde, wir kriegen ja mal den Vergleich mit Island oder dergleichen, ja, wo es so wirkt, wie sie hätten auf der grünen Wiese gebaut. Ja, was sagst du dazu, Thorsten? Da muss ich sagen, ich gebe hier etwas recht. Ja, wir haben in Deutschland früh angefangen. Ja, wir haben, also meine Firma, die AKDB, ist vor weit über 50 Jahren, fast 55 Jahren, mal eine Ausgründung gewesen vom Bayerischen Finanzministerium, um Dinge rechnen zu lassen und die Buchhaltung in den Behörden einfacher zu machen und zu zentralisieren. Also wir haben schon vor über 50 Jahren angefangen zu digitalisieren und Dinge auch einfacher zu machen. Diese Systeme gibt es alle nicht mehr, die sind inzwischen alle abgelöst. Vielleicht gibt es noch irgendwo in Deutschland noch so ein paar kleine Schätzchen, die noch auf dem Host laufen, das kann durchaus noch sein. Aber ich glaube nicht, dass das Problem ist, warum wir nicht vorankommen. Wir haben eher das Problem, dass wir tatsächlich fast alles, was wir benötigen, haben. Ach, ich würde sogar sagen, wir haben alles, was wir benötigen, um zu digitalisieren. Wir kriegen es nur nicht zusammen. Und das ist aber eher ein organisatorisches Thema als ein technisches. Also ich bin komplett gegen dieses Argument, wir waren zu früh dran und deswegen fällt uns jetzt alles auf die Füße. Ich glaube, wenn man das mit einer Studie beleuchten würde weltweit, die ersten Computer, die ersten Lochkarten sind überall auf der Welt ungefähr gleichzeitig verfügbar gewesen. Und da mag man von Russland halten, was man möchte. Ich bin selbst im Osten aufgewachsen. Auch die hatten Computer- und Lochkartensysteme und auch die haben angefangen, sich zu technisieren. Und wenn man nicht ganz so weit zurückguckt, das E-Government ist ja so 99, 2000 ist ja der Begriff geboren. Schröder dann mit Bund Online 2004, 2005 hat dann so probiert, das erste kleine OZG zu launchen. Zu der Zeit hatten alle EU-Staaten die gleichen Ausgangsvoraussetzungen, weil Estland war schon von Russland befreit und alle anderen hatten auch schon Internet und was dazugehört und BTX und Co. Ich glaube, Deutschland ist seit der Stunde Null immer zu spät dran gewesen und hat sich immer statt um die generalisierten Geschichten wie Grundlagentechnologien und Infrastrukturen hat sich Deutschland immer um Spezialthemen gekümmert. Unser Ausweis ist da entstanden, vollkommen richtig. Aber das war's dann auch schon fast an den guten Sachen. Und ich glaube, das ist komplett nicht richtig, diese Analyse. Deutschland war nie Vorreiter und diese Vorreiterschaft fällt uns jetzt auch nicht auf die Füße. Ich glaube, das ist ein sehr persönlicher Blick vom Peter Batt, weil er natürlich zu der Zeit auch noch in vielen Entscheidungen beteiligt war und vielleicht sogar rechtfertigt, was er damals entschieden hat und das in einem leicht positiven Licht darstellt. Also ich finde die These erst einmal interessant, sich das zu überlegen. Also soweit, also als Denkanstoß finde ich es einmal richtig. Ich komme aber auch nicht zu demselben Ergebnis, nämlich schlicht und einfach deshalb, die großen Wesen, die wir alle so aufgesetzt haben, das sind auch die, die in der Digitalisierung an vielen Stellen durchaus gut funktionieren. Also beispielsweise, was weiß ich, Standesamtsprogramme sind heute der Renner, weil man die Urkunden online bestellen kann. Das ganze Meldewesen ist heute der Renner, weil man die Meldebescheinigungen online zur Verfügung stellen kann oder sonst was. Das heißt, die großen Wesen sind genau nicht die, an denen es im Moment krankt, sondern woran es krankt, sind eigentlich die ganz anderen Dinge, nämlich die vielen kleinen Lösungen, die auf Excel-Tabellen, auf Makros oder sonst was basieren, wo irgendjemand Heimwerkerlösungen gemacht hat, von denen er sich nicht trennen kann und nicht trennen will. Und diese Lösungen, die da also in der grauen IT sozusagen irgendwo entstanden sind, die Lösungen, die fallen uns im Moment auf die Füße, aber um die ist auch wirklich nicht schade. Also von dem her denke ich, wir sollten an einigen Stellen wirklich anfangen, endlich mal solide handwerkliche Arbeit zu machen und nicht immer irgendwas nachtrauern. Okay, nehmen wir Peter als Schlusswort. Dann gebe ich an dich weiter, Thorsten. Okay, ich habe heute ein Thema mitgebracht. Da geht es darum, dass die Tagesschau ihre Inhalte unter einer freien Lizenz zur Verfügung stellt. Top-Meldung geht in die Richtung Public Money, Public Content. Wo ich so ein bisschen geschmunzelt habe, ist, ja, schön, dass das die Tagesschau jetzt auch macht. Das ZDF macht das mit Terra X schon seit Mitte 2020. Das heißt, die sind schon ein bisschen weiter. Und ich wollte einfach mit euch mal das Thema Public Money, Public Content beziehungsweise Public Code nochmal so ansprechen. Das ist ja einer von den zentralen Punkten der FSFE, also der Free Software Foundation Europe. Ja, was sagt ihr dazu? Top. Also meine Hobbymeinung dazu ist, ich war über Weihnachten und Neujahr in Spanien, konnte da über Satellit kein deutsches Fernsehen gucken, habe also Streamingdienste verwendet und fand es gut, dass ARD und ZDF tatsächlich im Livestreaming an der einen oder anderen Ecke verfügbar waren. Und ich fand es auch gut, dass ich im Nachgang die Sachen schauen konnte. Was natürlich dahinter steckt, und das ist jetzt die Profimeinung, ist natürlich, dass die zusehends schauen, dass sie vor dem Hintergrund des Drucks über die GEZ-Gebühren ihre Inhalte, die wir alle irgendwie bezahlt haben, über Steuern und GEZ-Gebühren, auch langfristig verfügbar halten. Und das geht eben mit freien Lizenzen am besten, weil damit klar ist, was man damit darf und was man damit nicht darf. Und das ist auch einer der wesentlichen Vorteile. Also Kostenfreiheit und offene Verfügbarkeit ist ja so das, was man merkt. Aber die freie Lizenz, wo man dann genau reingucken kann, muss ich die Quelle nennen, kann ich das ändern und so weiter und so weiter. Das ist das Tolle daran. Und Tagesschau ist eben immer noch tatsächlich eins der wenigen verbliebenen seriösen Medien. Deswegen finde ich das Signal klasse. Ich bin ein bisschen erstaunt, weil wir ja noch im Gedächtnis haben, wie schwierig das die Einigung mit den privaten Sendern war. 7 Tage lang darf etwas in der Mediathek sein. Hat sich irgendwas verändert? Also irgendwie wird ja jetzt auch wirklich viel so vorab released, ne? Heißt es dann immer schon, es ist schon in der Mediathek, obwohl es im Fernsehen gar nicht lief. Jetzt das mit den freien Lizenzen, hat sich irgendwas verändert? Also ich weiß nicht, ob sich im Rundfunkstaatsvertrag was geändert hat, keine Ahnung. Nee, ich habe das ein bisschen beobachtet seinerzeit. Das Urteil bezog sich ja auf den Wettbewerb der Öffentlich-Rechtlichen mit den Privaten Und die Privaten, die Befürchtung war ja, dass mit Staatsgeld quasi deren Geschäftsmodell zerstört wird. Und das betrifft insbesondere die nicht so offiziellen Formate der ARD und ZDF, also Gameshows und diese ganzen leichteren Entertainment-Faktoren. Und bis hin zum Urteil kann man eben nachlesen, dass diese Wettbewerbsbefürchtung in diesen Segmenten am größten war. Und ich glaube, ich kenne natürlich niemanden bei ARD und ZDF, aber die Ableitung für mich ist, dass sie sich bei den offizielleren Formaten, wo die ARD und ZDF immer noch das Informationsmonopol innehalten, dass sie sich da trauen, weil das Urteil das eben nicht verbietet, dass das aber nicht für das gesamte Senderprogramm gelten darf. Also ganz generell geht es ja hier nicht um alles, was ARD und ZDF produzieren, sondern es geht hier tatsächlich um die Dinge, die Eigenproduktionen sind, die nicht irgendwie von Dritten produziert werden, die nicht irgendwie von Produktionsfirmen produziert werden, sondern Dinge, die ARD und ZDF selbst produzieren und wo es die Rechte auch vollständig bei ARD und ZDF liegen. Vor allen Dingen Urheberrecht. Ich spreche vom Urheberrecht. Rückfrage, Thorsten, weißt du, ob die dann den Sport beispielsweise rausschneiden, wie sie das im Livestream im Ausland tun? Wahrscheinlich ja, ne? Na, das steht hier nicht. Na, die machen ja auch nicht den kompletten Inhalt. Also die werden, das ist jetzt meine Vermutung, ihre Eigenproduktionen auch so dann ausspielen, also so im Internet ausspielen, dass die so zurechtgeschnitten sind, dass kein Fremdcontent mehr drin ist. Also ich konnte es überhaupt nicht beurteilen. Ich sehe das rein als Nutzer. Und aus der Nutzersicht muss ich sagen, finde ich das total toll, was da im Moment läuft. Nämlich ich habe die Nachrichtensendungen, die ich in beliebigen Varianten und als Teilbeiträge, als voll in der Tagesschau oder sonst was, kann ich mir als Podcast anhören, kann ich mir als Video anschauen. Und für mich ist Tagesschau.de eines der wichtigsten Nachrichtenportale inzwischen geworden. Insofern, also jetzt rein die Nutzersicht, ich finde das gerade ganz toll, was die Öffentlich-Rechtlichen gerade in dem Nachrichtenbereich im Moment bieten. Und ansonsten, mein Gott, das andere kann ich nicht beurteilen. Ja, und was halt auch sehr sinnvoll ist, dadurch, dass das jetzt öffentlich ist und offen und in einer freien Lizenz zur Verfügung steht, ist es natürlich auch in der Lehre, in der Schule auch verwendbar als Open Educational Resource. Ich muss es nochmal sagen, auch dieser Podcast ist als OER verfügbar, weil auch unter einer Creative Commons Lizenz, interessanterweise unter der gleichen Lizenz wie ARD und ZDF. Sehr gut. Okay, und jetzt müssen wir das Ganze nur noch in Richtung Code ziehen, weil das, was für die Öffentlich-Rechtlichen funktioniert, sollte doch für die öffentliche Verwaltung auch funktionieren, oder? Ja, dafür gibt es die Open-Code-Plattform, die heute schon erwähnt wurde, um genau das, den Code, den wir alle bezahlt haben, mit unseren Steuergeldern abzulegen und verfügbar zu machen. Genau, und ganz speziell Christian und ich, wir sind ja große Open-Source-Kämpfer und Lobbyisten möchte ich jetzt nicht sagen, aber große Open-Source-Kämpfer. Genau. Dann würde ich jetzt auch direkt gleich weitergeben an unsere Internet-Berühmtheit, den Christian, der hat auch noch was mitgebracht. Ja, ich muss aufklären, Thorsten, Ingo und Peter haben mich genötigt, das zu erwähnen. Ich habe es gewagt, Anfang der Woche, monitore ich tatsächlich Ausschreibungen so ein bisschen morgens beim Kaffee und da rutscht immer mal wieder das ein oder andere Schmankerl durch. Und Anfang der Woche ist von der Bundesnetzagentur tatsächlich eine Ausschreibung für Faxdienstleistungen in meine Finger gekommen. Und offensichtlich war der Kaffee lecker und ich habe mir gedacht, ich poste den Screenshot mal auf Twitter. Dachte mir nichts dabei, weil ich poste öfter mal Dinge auf Twitter und dann passiert gar nichts, weil ich nämlich nicht berühmt bin. Und dieses eine Foto hat tatsächlich einen positiven Sturm entfacht. Die Anke Domscheit-Berg hat das geschnappt, mit ein paar Smileys zusammen geretweetet und schwuppdiwupp ist die ganze Meldung auf Golem, T3N und vielen anderen Portalen gelandet. Natürlich dann irgendwann kam da dieser generelle Digitalisierungskritik Stream rein, so im Sinne von Deutschland kriegt ja gar nichts hin und wir faxen noch. So ist das natürlich alles nicht gemeint von der Bundesnetzagentur, aber das Fax steht, wie auch im Intro des E-Government-Podcasts, natürlich sinnbildlich für das Versagen der deutschen Verwaltung, sich zu digitalisieren. Insofern habe ich da mehr aus Versehen einen kleinen Nerv getroffen und eine kleine Sekundenberühmtheit erhascht. Genau. Ja, jetzt bist du aber Teil dieses Netzmobs geworden und hast damit automatisch Hausverbot in allen Bundesministerien. Das ist schade für meinen Job, aber da muss ich dann wahrscheinlich mit leben. Schick noch einen Entschuldigungstweet. Ja, wahrscheinlich sollte ich das machen. Ich entschuldige mich dann hier auf diesem Podcast. Vielleicht hören das ja die Richtigen, die das wahrscheinlich auch sowieso richtig einsortieren können. Ja, eigentlich ging es mir aber, habe ich ein anderes Thema mitgebracht. Ich glaube zu erkennen, dass quasi das Pendel des OZGs, was sich ja in den letzten Jahren sehr im Front Office getummelt hat, also der Antragsdigitalisierung, dass in diesem Jahr uns zwei größere Trends beschäftigen werden. Das eine ist, dass die Kommunen mehr in den Fokus rücken, vollkommen zu Recht. Statistisch ist es ja so, dass knapp 80% der Zuständigkeiten und Leistungen in kommunaler Verantwortung liegen, dass die aber bisher im OZG ja total vergessen wurden. Man hat sich gekümmert, als Bund und als Land irgendwie was mit OZG zu machen und in diesen Leistungsbereichen Dinge zu digitalisieren. Aber die, die das am Ende ausbaden müssen, die Kommunen, hat man vergessen. Und ich nehme sehr positiv wahr, dass die Kommunen ihre Verantwortung da ernster nehmen, auffälliger werden, sich zu Wort melden und auch dem Bund tatsächlich klar kommunizieren, wo es drückt und wo sie hinwollen. Und das wird uns beschäftigen. Also Kommunen werden auf die OZG-Bühne kommen und wir werden uns mehr damit beschäftigen in Zukunft. Und ein zweiter Bereich, warum sagen die Kommunen, wir sind hier wichtig und müssen vorkommen? Natürlich wird der erfolgreiche Online-Antrag früher oder später zu einem Prozessablauf in der Kommune führen, zu einem Workflow, zu Tätigkeiten im Backoffice und in der Sachbearbeitung. Und auch da liegt ja noch kein Fokus aktuell in der Betrachtung. Man stelle sich nur vor, das OZG wäre erfolgreich gewesen bis Ende letzten Jahres. Dann hätten wir jetzt ganz viele tolle Online-Anträge vorliegen, die alle ausgedruckt werden in der Kommune und in der Landesverwaltung und in der Bundesverwaltung. Heißt, wir müssen, das sagen auch viele andere schon, da bin ich nicht der Einzige, mehr auch das Backoffice und die internen Workflows der Verwaltung mit in den Blick nehmen, wenn wir erfolgreich digitalisieren wollen. Der OZG Reifegrad 4 erfordert im Übrigen, dass man auch medienbruchfrei zurückkommuniziert, wenn ein elektronischer Antrag reinkommt. Und das geht eben nur, wenn man auch das Backoffice vollkommen digitalisiert hat. Ja, der Thorsten weiß jetzt, glaube ich, schon, was kommt. Was ich natürlich immer wahnsinnig gerne an der Stelle erwähne, ist das, dass ich ohnehin auf Kriegsfuß stehe mit den Dingen, dass wir ganz viel immer in der OZG-Diskussion, in der Verwaltungsdigitalisierungsdiskussion über die hoheitlichen Verwaltungsaufgaben sprechen. Über Meldewesen, Kfz-Wesen und Standesamtswesen und so weiter. Mein Verständnis der Kommunen ist aber ganz stark, dass die Kommunen natürlich am nächsten an den Bürgerinnen und Bürgern dran sind, dass ganz viel der Lebensalltag der Menschen in irgendeiner Weise eine Rolle spielen sollte in der Digitalisierung. Und da gehören für mich halt ganz andere Dinge dazu, zum Beispiel Handy parken, die Bücher in der Bibliothek verlängern, das digitale Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr, die Kindertagesstättenanmeldung, den Wasserzähler ablesen digital oder sonst was. Das heißt, ich würde sowieso dafür plädieren, viel mehr an die Alltagsleistungen und an die Alltagsdigitalisierung zu denken und nicht nur an die hoheitlichen Leistungen zu denken. Das ist mir immer ganz ein großes, wichtiges Anliegen bei den Kommunen. Das ist oft diskutiert. Das war heute übrigens auch in der Veranstaltung so, dass Sie ein Beispiel hergenommen haben aus dem universitären Bereich, wo dann viele natürlich geschrieben haben, das ist nicht Verwaltung. Und aber ja, ich stimme dir voll zu, das ist für Bürger auch wenig verständlich, warum ihre Kommune da an der Stelle irgendwie einen Unterschied machen müsste. Tatsächlich ist, glaube ich, auch die Digitalisierung, wenn du jetzt zum Beispiel, was war dein Beispiel, öffentlicher Nahverkehr, ne? Du hast immer auch mit Identitäten zu tun, also du bräuchtest eigentlich als Kommune eben die Möglichkeit, an der Stelle einen sinnvollen Datenschutz zu haben und aber eben diese Systeme miteinander zusammen funktionieren zu lassen. In den Projekten, wo ich das mit meiner Firma bisher gemacht habe, war es immer über den Umweg des Bürgers möglich, ja? Man musste die Zustimmung des Bürgers haben, um diese Datensätze miteinander zusammen verknüpfen zu dürfen. Aber da wünsche ich mir auch, dass der Kommune mehr Spielraum gegeben wird, immer unter Beachtung des Datenschutzes. Aber ich wüsste nicht, warum das Nahverkehrsticket zum Beispiel unter anderen Datenschutzvoraussetzungen laufen sollen müsste als das Melderegister. Natürlich nimmt man die höheren Datenschutzanforderungen, dann geht das aber auch, ne? Also da bin ich ein großer Fan von. Ansonsten wäre es mir wichtig zu sagen, dass es im Grunde genommen eigentlich schon seit 10, 15 Jahren so ist, dass natürlich in bestimmten Vorgängen einfach schon Ende zu Ende gemacht wird. Wenn Sie heute eine Meldebescheinigung irgendwo abholen, dann ist das ein vollautomatisierter Prozess, der bis ins Fachverfahren und wieder rausgeht. Ja, ich glaube, es gibt viele, viele, viele Felder, die auch in dieser OZG-Umsetzung gar nicht gekannt wurden, wo schon längst Reifegrad 4 erreicht worden ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, Thorsten, bei dir fallen dir auch ein paar Sachen ein, oder? Genau, also ich wollte auch gerade sagen, also Ingo und ich, wir arbeiten ja beide in Firmen, die genau sowas seit vielen, vielen Jahren machen. Wir stellen Software her, die sogenannten Fachverfahren, für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. Und es hat sich nur in den letzten Jahren noch zusätzlich dazu in Online-Dienste beziehungsweise Online-Beantragungsstrecken dazu gesellt. Und die Bearbeitung ist schon immer voll elektronisch, also seit es die Fachverfahren gibt. Und jetzt sind halt die ganzen Dinge Ende zu Ende möglich. Und ja, das OZG, wie wir ja immer wieder gesagt haben, war eine Digitalisierung des Online-Zuganges, das heißt ja auch Online-Zugangsgesetz, also das sind wir ja nicht die Einzigen, die darüber uns schon mehrfach echauffiert haben. Und ja, jetzt ist es an der Zeit, dass auch die Backends entsprechend an diese neuen Online-Dienste, die jetzt neu geschaffen wurden, entsprechend angeschlossen werden. Und da muss ich auch immer wieder sagen, Standards, Standards, Standards, sodass nicht jeder Hersteller wieder seinen eigenen Kram macht. Eine kleine Enttäuschung habe ich übrigens heute verspürt, als klar wurde, dass man sein Heil in Spiegelregistern sieht. Das habe ich auch schon gehört. Natürlich ist es nicht für jede Kommune eine schöne Vorstellung, das Fachverfahren immer laufen lassen zu müssen, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass die Technik das schon längst hergibt. Aber dass jetzt mutwillig, um das Ganze zu vereinfachen, halt Spiegelregister als der heilige Gral gesehen werden, fühlt sich wie ein Rückschritt an. Wir haben den Lichtbildabruf, der jetzt direkt und synchron aus den Registern erfolgen muss. Die technischen Grundlagen sind mittlerweile eigentlich da. Da bräuchte es mehr Mut, finde ich, ja. Wobei, vielleicht nochmal zurückzukommen, also die These von Christian war ja, dass wir uns mehr mit den kommunalen Leistungen beschäftigen werden und mehr mit den Backoffice-Leistungen oder mit der Backoffice-Unterstützung, Automatisierung an der Stelle. Und da, glaube ich, ist schon eine ganze Menge dran. Man muss aber auch eines sehen, manche Leistungen sind nur deshalb kommunale Leistungen gewesen oder von der Kommune ausgegangen, weil halt auch die analoge Welt diese Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern gesucht hat. Und in der digitalen Welt ist ja der Ort der Leistungserbringung sozusagen nicht mehr festgelegt. Und da haben wir ja auch so berühmte Beispiele, die immer wieder ranziehen, nämlich zum Beispiel das Führungszeugnis. Das hat man halt früher deshalb bei der Kommune beantragt, weil der direkte Weg zum Bundesamt für Justiz halt einfach ein bisschen zu weit war. Und wenn ich jetzt an digitale Leistungen denke, dann muss ich das Führungszeugnis künftig halt nicht mehr in der Kommune vor Ort beantragen, sondern kann es halt direkt beim Bundesamt beantragen, weil der digitale Weg ist genauso kurz zur Kommune wie zum Bundesamt. Also von dem her muss man vielleicht insgesamt manche Dinge nochmal überdenken und viele Leistungen sind halt vom Bund oder vom Land auf die Kommunen deshalb übertragen worden, weil man gesagt hat, okay, die sitzen halt näher an den Bürgerinnen und Bürgern und da könnte man an manchen Stellen einfach auch den Weg nochmal ein bisschen zurückdenken und sagen, warum sind die Leistungen überhaupt auf die Kommunen übertragen worden und könnte man das genauso nicht direkt durch den eigentlichen Leistungsträger quasi durchführen. Also da gibt es schon auch ein paar Punkte, wo man einfach überhaupt unser Gesamtmodell an der Stelle nochmal ein bisschen überdenken sollte. Ja, das ist genau die Argumentationslinie, die auch unser aktueller noch CIO im Land NRW, Meier Falke, bringt. Der kommt ja aus der Kommunalwelt, der war zuständig für Digitalisierung unter anderem in Düsseldorf und der sagt auch immer, ja, das ist ja alles übertragen worden in den Aufgabenbereich der Kommunen vom Bund, weil es damals eben nicht anders ging. Man brauchte das Büro vor Ort, um Dinge zu tun. In der digitalen Welt ist das nicht mehr so, man könnte das eigentlich wieder alles zurückschieben. Und der sagt das natürlich aus dem Aspekt heraus, dass Kommunen natürlich mit der Aufgabe, sich vollständig selbst zu digitalisieren, oft organisatorisch und finanziell an ihre absoluten Grenzen geführt werden und die Bürde, die ihnen über die Jahre quasi mit den vielen Aufgabenübertragungen auf die Schulter gelegt wurde, die ist quasi die Last, an der viele Kommunen, die heute schon unter Haushaltssicherung operieren, natürlich auch zerbrechen können und ihren Bürgerservice quasi kaum noch gewährleisten. Und ich wage den Blick nach Berlin, wo es ja auch sehr populistisch ist, von Verwaltungsversagen zu sprechen. Aber natürlich leidet auch nicht nur Berlin, sondern auch viele mittelgroße und kleine Kommunen unter genau dieser Bürde. Da bin ich genau dabei. Und die Frage ist aber, ob Zentralisierung an der Stelle dann wieder, also zurückholen zum Land oder zum Bund, ob das funktioniert. Es gibt ja auch viele, die aus Marktaspekten heraus sagen, nein, das macht funktionierende Fachverfahrensmärkte kaputt und so weiter und so weiter. Aber das wäre ja die logische Konsequenz. Und da muss ich nur an Verbände wie den Databund denken, die natürlich Sturm laufen bei solchen Überlegungen. Naja, ich weiß nicht. Irgendwann habe ich das Gefühl, dass wir auch die eine oder andere Kuh auch schlachten müssen. Also das wird nicht anders gehen. Also ich glaube, wenn die Leute, die Kollegen diese BZR, GZR-Vorgänge los wären, dann wären sie ganz froh. Okay. Und Christian, ich verstehe gar nicht genau, was du meinst. War nicht in der Studie gesagt, Berlin ist die beste Digitalstadt? Stimmt, hatte ich vergessen. Ja, hast du vollkommen recht. Ich glaube, du meintest München oder so. Ja, irgend sowas. Ich würde mal sagen, ich übernehme mal wieder. Ich habe diesmal ein paar Hausmeisterthemen. Und zwar, der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen, der E-Government-Podcast hat ein neues Design. Ich habe mich über Weihnachten so ein bisschen hingesetzt und habe mal die Logos angepasst und den ganzen Auftritt ein bisschen modernisiert. Sieht alles ein bisschen locker, luftiger, moderner aus. Ja, und gleichzeitig habe ich hierzu auch natürlich noch ein paar Sticker auch neu gemacht. Die sind auch schon reichlich bestellt worden. Also wer noch welche möchte, ich habe noch ein paar. Jungs, was sagt ihr zum neuen Design? Hast du hübsch gemacht. Danke. Thorsten hat gemalt. Mir ist das ja ehrlich gesagt nur aufgefallen, weil ich in den üblichen Kanälen von deinem Serverausfall gelesen habe. Und als du dann gesagt hast, jetzt bin ich wieder online, habe ich das natürlich als guter ITler direkt einmal ausprobiert, ob der Thorsten wieder online ist. Und dann habe ich das neue Design gesehen und fand es toll. Aber da sagst du direkt, was ich auch noch ansprechen wollte, mein Serverausfall. Der Serverausfall war zu einem beabsichtigt, den habe ich ja angekündigt, aber zum anderen die Dauer, die war nicht beabsichtigt. Und dank Ingo konnte ich den ganzen Kram wieder retten. Ingo und ich, wir saßen da mal an einem Abend länger zusammen und haben geschwitzt, das ganze Ding wieder zum Laufen zu bekommen. Letztendlich lag es an der Geschwindigkeit des Hosters, des DNS des Hosters. Aber inzwischen funktioniert es wieder. Es gibt noch ein paar kleine Sachen, die ich noch nachlegen muss. Aber das sieht man von außen nicht. Das ist nur im WordPress quasi. Aber es läuft wieder alles und es glitzert alles wieder. Ente gut, alles gut. Und weil alles wieder so schön jetzt wieder. Weil alles wieder so schön glitzert und glänzt, da haben auch einige von euch Hörerinnen und Hörer beigetragen und bei denen möchte ich mich jetzt ganz zum Ende nochmal bedanken und ich lese kurz vor, bei Heinz, bei Kalli, bei Nils, bei Michael, bei Sascha, bei André, bei Madeleine und Tobias und dann haben bei mir auch noch Leute Sticker bekommen und das war einmal der Thomas, der Daniel und der Marvin und weiter bedanke ich mich bei Anne und Maria und heute nochmal ganz speziell noch bei Ralf, Christian und Hagen. Vielen Dank euch allen. Ich freue mich immer sehr, sehr, euch zu sehen, euch zu treffen. Ich freue mich sehr, wie die Community mich und den Podcast unterstützt. Und das war's dann auch von heute. Ich bedanke mich bei euch. Christian, Ingo, Peter, danke, dass ihr dabei wart. Ja, vielen Dank. Danke, hat Spaß gemacht wieder. Das freut mich sehr. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Bis demnächst.